vor dem bloßen, wunden Kopf ohne Gesicht? Ich fürchte mich. Gegen die Furcht muss man etwas tun, wenn man sie einmal hat. Es wäre sehr hässlich, hier krank zu werden, und fiele es jemandem ein, mich ins Hotel Dieu zu schaffen, so würde ich dort gewiss sterben. Dieses Hotel ist ein angenehmes Hotel, ungeheuer besucht. Man kann kaum die Fassade der Kathedrale von Paris betrachten, ohne Gefahr von einem der vielen Wagen, die so schnell wie möglich über den freien Plan dort hinein müssen, überfahren zu werden. Das sind kleine Omnibusse, die fortwährend läuten. Es ist zu bemerken, dass diese verteufelten kleinen Wagen ungemein anregende Milchglasfenster haben, hinter denen man sich die herrlichsten Agonien vorstellen kann. Dafür genügt die Fantasie einer Concierge. Hat man noch mehr Einbildungskraft und schlägt sie nach anderen Richtungen hin, so sind die Vermutungen geradezu unbegrenzt. Aber ich habe auch offene Droschken ankommen sehen, Zeittroschken mit aufgeklapptem Verdeck, die nach der üblichen Taxe fuhren. 2 Francs für die Sterbestunde. Schon zu König Ludwigs Zeiten starb man im Hotel Dieu in einigen Betten. Jetzt wird in 559 Betten gestorben. Natürlich fabrikmäßig. Bei so enormer Produktion ist der einzelne Tod nicht so gut ausgeführt, aber darauf kommt es auch nicht an. Die Masse macht es. Wer gibt heute noch etwas für einen gut ausgearbeiteten Tod? Niemand. Sogar die Reichen, die es sich doch leisten könnten, ausführlich zu sterben, fangen an, nachlässig und gleichgültig zu werden. Der Wunsch, einen eigenen Tod zu haben, wird immer seltener. Eine Weile noch, und er wird ebenso selten sein wie ein eigenes Leben. Gott, das ist alles da. Man kommt, man findet ein Leben, fertig, man hat es nur anzuziehen. Man will gehen oder man ist dazu gezwungen. Nun, keine Anstrengung, voilà votre mort, monsieur. Man stirbt, wie es gerade kommt. Man stirbt den Tod, der zu der Krankheit gehört, die man hat. Denn seit man alle Krankheiten kennt, weiß man auch, dass die verschiedenen letalen Abschlüsse zu den Krankheiten gehören und nicht zu den Menschen. Und der Kranke hat sozusagen nichts zu tun. In den Aufzeichnungen in runde Klammern gesetzt. Neuer Abschnitt. Wenn ich nach Hause denke, wo nun niemand mehr ist, dann glaube ich, das muss früher anders gewesen sein. Früher wusste man... Oder vielleicht man ahnte es, in runde Klammern gesetzt. Oder vielleicht man ahnte es, dass man den Tod in sich hatte, wie die Frucht den Kern. Meinem Großvater noch, dem alten Kammerherrn Brigge, sah man es an, dass er einen Tod in sich trug. Und was war das für einer? 2 Monate lang und so laut, dass man ihn hörte bis aufs Vorwerk hinaus. Das lange alte Herrenhaus war zu klein für diesen Tod. Es schien, als müsste man Flügel anbauen, denn der Körper des Kammerherrn wurde immer größer. Und wäre es jemandem eingefallen, zu fragen, was die Ursache von alledem sei, so hätte es nur eine Antwort gegeben: der Tod. Der Tod des Kammerherrn Christoph Detlef Brigge auf Ulsgaard. Nicht Christoph Detlef war es, welchem diese Stimme gehörte. Es war Christoph Detlefs Tod. Christoph Detlefs Tod lebte nun schon seit vielen, vielen Tagen auf Ulsgaard und redete mit allen und verlangte. Verlangte, getragen zu werden. Verlangte das blaue Zimmer, verlangte den kleinen Salon, verlangte den Saal. Verlangte die Hunde, verlangte, dass man lache, spreche, spiele und still sei. Und alles zugleich. verlangte Freunde zu sehen, Frauen und Verstorbene, und verlangte selber zu sterben. Verlangte. Verlangte und schrie. Und schrie. Denn wenn die Nacht gekommen war und die von den übermüdeten Dienstleuten, welche nicht Wache hatten, einzuschlafen versuchten, dann schrie Christoph Detlefs Tod, schrie und stöhnte, brüllte so lange und anhaltend, dass die Hunde, die zuerst mitheulten, verstummten und nicht wagten, sich hinzulegen und auf ihren langen, schlanken, zitternden Beinen stehend sich fürchteten. Und wenn sie es durch die weite, silberne dänische Sommernacht im Dorfe hörten, dass er brüllte, so standen sie auf wie beim Gewitter, kleideten sich an und blieben ohne ein Wort um die Lampe sitzen, bis es vorüber war. Und die Frauen, welche nahe vor dem Niederkommen waren, wurden in die entlegensten Stuben gelegt, aber sie hörten es, als ob es in ihrem eigenen Leibe wäre, und sie flehten auch aufstehen zu dürfen und kamen weiß und weit und setzten sich zu den anderen mit ihren verwischten Gesichtern. Und die Kühe, welche kalbten in dieser Zeit, waren hülflos und verschlossen, und einer riss man die tote Frucht mit allen Eingeweiden aus dem Leibe, als sie gar nicht kommen wollte. Und alle taten ihr Tagwerk schlecht. Und wenn sie am Sonntag in die weiße, friedliche Kirche gingen, so beteten sie, es möge keinen Herrn mehr auf Ulsgard geben, denn dieser war ein schrecklicher Herr. Und was sie alle dachten und beteten, das sagte der Pfarrer laut von der Kanzel herab, denn auch er hatte keine Nächte mehr und konnte Gott nicht begreifen. Und die Glocke sagte es, die einen furchtbaren Rivalen bekommen hatte, der die ganze Nacht dröhnte und gegen den sie, selbst wenn sie aus allem Metall zu läuten begann, nichts vermochte. Ja, alle sagten es. Und es gab einen unter den jungen Leuten, der geträumt hatte, er wäre ins Schloss gegangen und hätte den gnädigen Herrn erschlagen mit seiner Mistforke. Christoph Detlefs Tod, der auf Ulsgard wohnte, ließ sich nicht drängen. Er war für 10 Wochen gekommen und die blieb er. Alles Übermaß an Stolz, Willen und Herrenkraft, das er selbst in seinen ruhigen Tagen nicht hatte verbrauchen können, war in seinen Tod eingegangen. In den Tod, der nun auf Ulsgard saß und vergeudete. Wie hätte der Kammerherr Brigge den angesehen, der von ihm verlangt hätte, er solle einen anderen Tod sterben als diesen? Wenn ich an die anderen denke, die ich gesehen oder von denen ich gehört habe, es ist immer dasselbe. Sie alle haben einen eigenen Tod gehabt. Und was gab das den Frauen für eine wehmütige Schönheit, wenn sie schwanger waren und standen und in ihrem großen Leib waren 2 Früchte, ein Kind und ein Tod. Neuer Abschnitt. Ich habe etwas getan gegen die Furcht. Ich habe die ganze Nacht gesessen und geschrieben. Und jetzt bin ich so gut müde wie nach einem weiten Weg über die Felder von Ulsgard. Es ist doch schwer zu denken, dass alles das nicht mehr ist, dass fremde Leute wohnen in dem alten langen Herrenhaus. Und man hat niemand und nichts und fährt in der Welt herum mit einem Koffer und mit einer Bücherkiste und eigentlich ohne Neugierde. Was für ein Leben ist das eigentlich, ohne Haus, ohne ererbte Dinge, ohne Hunde? Hätte man doch wenigstens seine Erinnerungen. Aber wer hat die? Wäre die Kindheit da? Sie ist wie vergraben. Vielleicht muss man alt sein, um an das alles heranreichen zu können. Ich denke es mir gut, alt zu sein. Neuer Abschnitt. Heute war ein schöner, herbstlicher Morgen. Ich ging durch die Tuilerien. Grau im Grauen sonnten sich die Statuen in den noch nicht enthüllten Gärten.

ohne ihn zu gebrauchen? Ja, es ist möglich. Wenn aber dieses alles möglich ist, auch nur einen Schein von Möglichkeit hat, dann muss ja um alles in der Welt etwas geschehen. Der Nächstbeste muss anfangen, etwas von dem Versäumten zu tun. Und dieser junge, belanglose Ausländer, Brigge, wird sich 5 Treppen hoch hinsetzen müssen und schreiben, Tag und Nacht. Ja, er wird schreiben müssen. Das wird das Ende sein. Nächster Abschnitt. Zwölf Jahre oder höchstens 13 muss ich damals gewesen sein. Mein Vater hatte mich nach Urnekloster mitgenommen. Ich weiß nicht, was ihn veranlasste, seinen Schwiegervater aufzusuchen. Die beiden Männer hatten sich jahrelang seit dem Tode meiner Mutter nicht gesehen. Und mein Vater selbst war noch nie in dem alten Schlosse gewesen, in welches der Graf Brahe sich erst spät zurückgezogen hatte. So wie ich es in meiner kindlich gearbeiteten Erinnerung wiederfinde, ist es kein Gebäude. Es ist ganz aufgeteilt in mir. Da ein Raum, dort ein Raum und hier ein Stück Gang, das diese beiden Räume nicht verbindet, sondern für sich als Fragment aufbewahrt ist. Es ist, als wäre das Bild dieses Hauses aus unendlicher Höhe in mich hineingestürzt und auf meinem Grunde zerschlagen. Bibliothek National. Ich sitze und lese einen Dichter. Es sind jetzt vielleicht 300 Leute im Saale, die lesen, aber es ist unmöglich, dass sie jeder Einzelne einen Dichter haben. 300 Dichter gibt es nicht. Aber sieh nur, was für ein Schicksal. Ich, vielleicht der armseligste von diesen Lesenden, ein Ausländer, ich habe einen Dichter. Obwohl ich arm bin, obwohl mein Anzug, den ich täglich trage, anfängt, gewisse Stellen zu bekommen, obwohl gegen meine Schuhe sich das und jenes einwenden ließe. Mein Kragen ist rein, meine Wäsche auch, und ich könnte, wie ich bin, in eine beliebige Konditorei gehen, womöglich auf den großen Boulevards, und könnte mit meiner Hand getrost in einen Kuchenteller greifen und etwas nehmen. Man würde nichts Auffälliges darin finden und mich nicht schelten und hinausweisen, denn es ist immerhin eine Hand aus guten Kreisen, eine Hand, die 4 bis 5 Mal täglich gewaschen wird. Ja, es ist nichts hinter den Nägeln, der Schreibfinger ist ohne Tinte und besonders die Gelenke sind tadellos. Bis dorthin waschen arme Leute sich nicht, das ist eine bekannte Tatsache. Man kann also aus ihrer Reinlichkeit gewisse Schlüsse ziehen. Aber es gibt doch ein paar Existenzen, auf dem Boulevard Saint-Michel zum Beispiel und in der Rue Racine. Die lassen sich nicht irre machen, die pfeifen auf die Gelenke. Die sehen mich an und wissen es. Die wissen, dass ich eigentlich zu ihnen gehöre, dass ich nur ein bisschen Komödie spiele. Sie grinsen nur so ein bisschen und zwinkern mit den Augen. Wer sind diese Leute? Was wollen sie von mir? Warten sie auf mich? Woran erkennen sie mich? Es ist wahr, mein Bart sieht etwas vernachlässigt aus und ein ganz, ganz klein wenig erinnert er an ihre kranken, alten, verblichenen Bärte, die mir immer Eindruck gemacht haben. Aber habe ich nicht das Recht, meinen Bart zu vernachlässigen? Viele beschäftigte Menschen tun das, und es fällt doch niemanden ein, sie deshalb gleich zu den Fortgeworfenen zu zählen. Denn das ist mir klar, dass das die Fortgeworfenen sind. Nicht nur Bettler. Nein, es sind eigentlich keine Bettler, man muss Unterschiede machen. Es sind Abfälle, Schalen von Menschen, die das Schicksal ausgespien hat.

deren Dunst das Atmen so bang macht und den Kopf so wirr. Und nicht mehr in die Krämerien kriechen. Sterbende lässt man nicht woanders hinein. Also ich trat in die Krämerie ein und sah zuerst nur, dass der Tisch, an dem ich öfters zu sitzen pflegte, von jemandem anderen eingenommen war. Ich grüßte nach dem kleinen Buffet hin, bestellte und setzte mich nebenan. Aber da fühlte ich ihn, obwohl er sich nicht rührte. Gerade seine Regungslosigkeit fühlte ich und begriff sie mit einem Schlage. Die Verbindung zwischen uns war hergestellt und ich wusste, dass er erstarrt war vor Entsetzen. Ich wusste, dass das Entsetzen ihn gelähmt hatte, Entsetzen über etwas, was in ihm geschah. Vielleicht brach ein Gefäß in ihm, vielleicht trat ein Gift, das er lange gefürchtet hatte, gerade jetzt in seine Herzkammer ein. Vielleicht ging ein großes Geschwür auf in seinem Gehirn, wie eine Sonne, die ihm die Welt verwandelte. Mit unbeschreiblicher Anstrengung zwang ich mich, nach ihm hinzusehen, denn ich hoffte noch, dass alles Einbildung sei. Aber es geschah, dass ich aufsprang und hinausstürzte, denn ich hatte mich nicht geirrt. Er saß da, in einem dicken schwarzen Wintermantel, und sein graues, gespanntes Gesicht hing tief in ein wollenes Halstuch. Sein Mund war geschlossen, als wäre er mit großer Wucht zugefallen, aber es war nicht möglich zu sagen, ob seine Augen noch schauten. Beschlagene, rauchgraue Brillengläser lagen davor und zitterten ein wenig. Seine Nasenflügel waren aufgerissen und das lange Haar über seinen Schläfen, aus denen alles weggenommen war, welkte wie in zu großer Hitze. Seine Ohren waren lang, gelb, mit großen Schatten hinter sich. Ja, er wusste, dass er sich jetzt von allem entfernte, nicht nur von den Menschen. Ein Augenblick noch, und alles wird seinen Sinn verloren haben. Und dieser Tisch und die Tasse und der Stuhl, an den er sich klammert, alles Tägliche und Nächste, wird unverständlich geworden sein, fremd und schwer. So saß er da und wartete, bis es geschehen sein würde, und wehrte sich nicht mehr. Und ich wehre mich noch. Ich wehre mich, obwohl ich weiß, dass mir das Herz schon heraushängt und dass ich doch nicht mehr leben kann, auch wenn meine Quäler jetzt von mir abließen. Ich sage mir, es ist nichts geschehen. Und doch habe ich jenen Mann nur begreifen können, weil auch in mir etwas vor sich geht, das anfängt, mich von allem zu entfernen und abzutrennen. Noch eine Weile kann ich das alles aufschreiben und sagen. Aber es wird ein Tag kommen, da meine Hand weit von mir sein wird, und wenn ich sie schreiben heißen werde, wird sie Worte schreiben, die ich nicht meine. Die Zeit der anderen Auslegung wird anbrechen, und es wird kein Wort auf dem anderen bleiben. Und jeder Sinn wird wie Wolken sich auflösen und wie Wasser niedergehen. Bei aller Furcht bin ich schließlich doch wie einer, der vor etwas Großem steht, und ich erinnere mich, dass es früher oft ähnlich in mir war, ehe ich zu schreiben begann. Aber diesmal werde ich geschrieben werden. Ich bin der Eindruck, der sich verwandeln wird. Oh, es fehlt nur ein kleines, und ich könnte das alles begreifen und gutheißen. Nur ein Schritt, und mein tiefes Elend würde Seligkeit sein. Da liegt es vor mir in meiner eigenen Schrift, was ich gebetet habe, Abend für Abend. Und ich will es jetzt noch einmal schreiben. Hier, vor meinem Tisch kniend, will ich es schreiben, denn so habe ich es länger, als wenn ich es lese. Und jedes Wort dauert an und hat Zeit zu verhallen. Mécontent de tous et mécontent de moi. Unzufrieden mit allen und unzufrieden mit mir, möchte ich mich in der Stille und Einsamkeit der Nacht gerne von meiner Schuld befreien und wieder ein wenig stolz auf mich werden. Ihr Seelen, die ich geliebt, ihr Seelen, die ich besungen habe, stärkt mich, steht mir bei, haltet fern von mir die Lüge und die verderblichen Dünste der Welt. Und du, Herr mein Gott, schenke mir die Gnade, ein paar schöne Verse zu machen, die mir selbst den Beweis liefern, dass ich nicht der Letzte der Menschen bin, dass ich nicht geringer bin als jene, die ich verachte. Dass ich nicht der Letzte der Menschen bin, dass ich nicht geringer bin als jene, die ich verachte. Mécontent de tout, et mécontent de moi. Je voudrais bien me racheter, m'enorgueillir un peu. Baudelaire, à une heure du matin. Und Hiob? Des Nachts wird mein Gebein durchbohret allenthalben. Meine Eingeweide und die mich jagen, legen sich nicht schlafen. Meine Harfe ist eine Klage worden und meine Pfeife ein Weinen. Neuer Abschnitt. Der Arzt hat mich nicht verstanden. Man wollte einen Versuch machen mit dem Elektrisieren. Gut. Ich bekam einen Zettel. Ich sollte um 1 Uhr in der Salpêtrière sein. Ich war dort. Ja, sie waren alle da. Kleine Leute, Handwerker, Bedienerinnen und Lastkutscher, 2 dicke Frauen, vermutlich Conciergen. Die Luft war schlecht, schwer, voll Kleider und Atem. Ich begann auf und ab zu gehen. Es kam mir in den Sinn, dass man mich hierher gewiesen hatte, unter diese Leute, in diese überfüllte, allgemeine Sprechstunde. Es war sozusagen die erste öffentliche Bestätigung, dass ich zu den Fortgeworfenen gehörte. Hatte der Arzt es mir angesehen? Aber ich hatte meinen Besuch in einem leidlich guten Anzuge gemacht. Ich hatte meine Karte hineingeschickt. Trotzdem, er musste es irgendwie erfahren haben. Vielleicht hatte ich mich selbst verraten. Nun, da es einmal Tatsache war, fand ich es auch gar nicht so arg. Einige hatten Schmerzen. Verschiedene Männer hatten den Kopf in die flachen Hände gelegt. Andere schliefen tief mit schweren, verschütteten Gesichtern. Ein dicker Mann mit rotem, angeschwollenem Halse saß vornübergebeugt da, stierte auf den Fußboden und spie von Zeit zu Zeit klatschend auf einen Fleck, der ihm dazu passend schien. Ein Kind schluchzte in einer Ecke. Die langen, magern Beine hatte es zu sich auf die Bank gezogen, und nun hielt es sie umfasst und an sich gepresst, als müsste es von ihnen Abschied nehmen. Eine kleine, blasse Frau, der ein mit runden, schwarzen Blumen geputzter Krepphut schief auf den Haaren saß, hatte die Grimasse eines Lächelns um die dürftigen Lippen, aber ihre wunden Lider gingen beständig über. Nicht weit von ihr hatte man ein Mädchen hingesetzt mit rundem, glatten Gesicht und herausgedrängten Augen, die ohne Ausdruck waren. Sein Mund stand offen, so dass man das weiße, schleimige Zahnfleisch sah mit den alten, verkümmerten Zähnen. Und viele Verbände gab es. Verbände, die verbargen und Verbände, die zeigten, was darunter war. Verbände, die man geöffnet hatte und in denen nun wie in einem schmutzigen Bett eine Hand lag, die keine mehr war. Und ein eingebundenes Bein, das aus der Reihe herausstand, groß wie ein ganzer Mensch. Ich ging auf und ab. Ich sah nach der Uhr. Ich war eine Stunde auf und ab gegangen. Eine Weile später kamen die Ärzte, aber es verging wieder eine Stunde. Ich kann mich nicht erinnern, womit ich sie verbrachte. Sie verging. Ein alter Mann kam in einer fleckigen Schürze, eine Art Wärter, und berührte mich an der Schulter. Ich trat in eins der Nebenzimmer. Der Arzt und die jungen Leute saßen um einen Tisch und sahen mich an. Man gab mir einen Stuhl. So. Und nun sollte ich erzählen, wie das eigentlich mit mir wäre. S'il vous plaît. Möglichst kurz. S'il vous plaît. Der Arzt, den ich kannte, strich seinen schwarzen Spitzbart und lächelte zerstreut. Ich dachte, dass ich in Weinen ausbrechen würde, aber ich hörte mich französisch sagen: Ich hatte bereits die Ehre, Ihnen, mein Herr, alle Auskünfte zu geben, die ich geben kann. Halten Sie es für nötig, dass diese Herren eingeweiht werden? So sind Sie nach unserer Unterredung gewiss imstande, dies mit einigen Worten zu tun, während es mir sehr schwer fällt. Der Arzt erhob sich mit höflichem Lächeln, trat mit den Assistenten ans Fenster und sagte ein paar Worte, die er mit einer waagrechten, schwankenden Handbewegung begleitete. Nach 3 Minuten kam einer von den jungen Leuten, kurzsichtig und fahrig, an den Tisch zurück. Sie schlafen gut, mein Herr? Ich? Nein. Schlecht? Dann wandte sich der Arzt an mich und teilte mir mit, dass man mich rufen lassen würde. Ich erinnerte ihn, dass ich auf 1 Uhr bestellt worden sei. Er lächelte und machte ein paar schnelle, sprunghafte Bewegungen mit seinen kleinen, weißen Händen, die bedeuten wollten, dass er ungemein beschäftigt sei. Ich kehrte also in meinen Gang zurück, in dem die Luft viel lastender geworden war, und fing wieder an, hin und her zu gehen, obwohl ich mich todmüde fühlte. Eine Frauenperson, die 2 Schritte entfernt bei einem kleinen Tische saß, zischte mir etwas zu, ob ich denn keinen Platz hätte. Nein, den hätte ich nicht. Das Herumgehen ist aber nicht gestattet. Sie müssen sich einen Platz suchen, es wird schon noch einer da sein. Die Frau hatte recht. Es fand sich wirklich sogleich ein Platz, neben dem Mädchen mit den herausdrängenden Augen. Da saß ich nun in dem Gefühle, dass dieser Zustand unbedingt auf etwas Fürchterliches vorbereiten müsse. Plötzlich erhoben sich ganz in der Nähe, rasch hintereinander, die erschreckten, abwehrenden Schreie eines Kindes,

ouvrait d'une façon nonchalante et cynique, les beines hochgestreckt, son ventre plein d'exhalaisons. Le soleil rayonnait sur cette pourriture, comme afin de la cuire à point et de rendre au centuple à la grande nature tout ce qu'ensemble elle avait joint. Et le ciel regardait la carcasse superbe comme une fleur. Blickte still auf dies Gefaule nieder. Alors, ma beauté, dites à la vermine qui vous mangera de baiser que j'ai gardé la forme et l'essence divine de mes amours décomposés. Es kann sein, dass ich es jetzt verstehe. Abgesehen von der letzten Strophe war er im Recht. Was sollte er tun, da ihm das widerfuhr? Es war seine Aufgabe, in diesem schrecklichen, scheinbar nur widerwärtigen, das Seiende zu sehen, das unter allem Seienden gilt. Auswahl und Ablehnung gibt es nicht. Es kommt mir vor, als wäre das das Entscheidende, ob einer es über sich bringt, sich zu dem Aussätzigen zu legen und ihn zu erwärmen mit der Herzwärme der Liebesnächte. Das kann nicht anders als gut ausgehen. Glaube nur nicht, dass ich hier an Enttäuschungen leide. Im Gegenteil, es wundert mich manchmal, wie bereit ich alles Erwartete aufgebe für das Wirkliche, selbst wenn es arg ist. Mein Gott, wenn etwas davon sich teilen ließe. Aber wäre es dann? Wäre es dann? Nein, es ist nur um den Preis des Alleinseins. Nächster Abschnitt. Die Existenz des Entsetzlichen in jedem Bestandteil der Luft. Du atmest es ein mit Durchsichtigem, in dir aber schlägt es sich nieder. Wird hart, nimmt spitze geometrische Formen an zwischen den Organen. Denn alles, was sich an Qual und Grauen begeben hat, auf den Richtplätzen, in den Folterstuben, den Tollhäusern, den Operationssälen, unter den Brückenbögen im Nachherbst, alles das ist von einer zähen Unvergänglichkeit. Alles das besteht auf sich und hängt eifersüchtig auf alles Seiende an seiner schrecklichen Wirklichkeit. Die Menschen möchten vieles davon vergessen dürfen. Ihr Schlaf feilt sanft über solche Furchen im Gehirn. Aber Träume drängen ihn ab und ziehen die Zeichnungen nach. Und sie wachen auf und keuchen und lassen einer Kerze Schein sich auflösen in der Finsternis und trinken wie gezuckertes Wasser die halbhelle Beruhigung. Aber ach, auf welcher Kante hält sich diese Sicherheit? Nur eine geringste Wendung, und schon wieder steht der Blick über Bekanntes und Freundliches hinaus, und der eben noch so tröstliche Kontur wird deutlicher als ein Rand von Grauen. Hüte dich vor dem Licht, das den Raum hohler macht. Sieh dich nicht um, ob nicht vielleicht ein Schatten hinter deinem Aufsitzen aufsteht wie dein Herr. Besser vielleicht, du wärest in der Dunkelheit geblieben und dein unabgegrenztes Herz hätte versucht, all des ununterscheidbaren schweres Herz zu sein.

Ich hatte geschrien und geschrien. Und Mademoiselle war gekommen und Sieversen, die Haushälterin und Georg der Kutscher. Aber das hatte nichts genutzt. Und da hatten sie endlich den Wagen nach den Eltern geschickt, die auf einem großen Balle waren. Ich glaube, beim Kronprinzen. Und auf einmal hörte ich ihn hereinfahren in den Hof. Und ich wurde still, saß und sah nach der Tür. Und da rauschte es ein wenig in den anderen Zimmern, und Maman kam herein in der großen Hofrobe, die sie gar nicht in Acht nahm, und lief beinahe und ließ ihren weißen Pelz hinter sich fallen und nahm mich in die bloßen Arme. Er hat hohes Fieber. Und der Vater griff nach meiner Hand und zählte den Puls. Was für ein Unsinn, uns zu rufen. Sie hatten versprochen, zurückzukehren, wenn es nichts Ernstliches wäre. Und Ernstliches war es ja nichts. Auf meiner Decke aber fand ich Mamans Tanzkarte und weiße Kamelien, die ich noch nie gesehen hatte und die ich mir auf die Augen legte, als ich merkte, wie kühl sie waren. Aber was lang war, das waren die Nachmittage in solchen Krankheiten. Am Morgen nach der schlechten Nacht kam man immer in Schlaf, und wenn man erwachte und meinte, nun wäre es wieder früh, so war es Nachmittag und blieb Nachmittag und hörte nicht auf, Nachmittag zu sein. Da lag man so in dem aufgeräumten Bett und wuchs vielleicht ein wenig in den Gelenken und war viel zu müde, um sich irgendetwas vorzustellen. Der Geschmack vom Apfelmus hielt lange vor, und das war schon alles Mögliche, wenn man ihn irgendwie auslegte, unwillkürlich, und die reinliche Säure anstelle von Gedanken in sich herumgehen ließ. Später, wenn die Kräfte wieder kamen, wurden die Kissen hinter einem aufgebaut und man konnte aufsitzen und mit Soldaten spielen. Aber sie fielen so leicht um auf dem schiefen Betttisch und dann immer gleich die ganze Reihe. Und man war doch noch nicht so ganz im Leben drin, um immer wieder von vorn anzufangen. Plötzlich war es zu viel und man bat, alles recht rasch vorzunehmen. Und es tat wohl, wieder nur die zwei Hände zu sehen. Ein bisschen weiter hin auf der leeren Decke. Wenn Maman mal eine halbe Stunde kam und Märchen vorlas, zum richtigen, langen Vorlesen war Sieversen da, in runde Klammern gesetzt. So war das nicht um der Märchen willen, denn wir waren einig darüber, dass wir Märchen nicht liebten. Wir hatten einen anderen Begriff vom Wunderbaren. Wir fanden, wenn alles mit natürlichen Dingen zuginge, so wäre das immer am wunderbarsten. Wir gaben nicht viel darauf, durch die Luft zu fliegen. Die Feen enttäuschten uns, und von den Verwandlungen in etwas anderes erwarteten wir uns nur eine sehr oberflächliche Abwechslung. Aber wir lasen doch ein bisschen, um beschäftigt auszusehen. Nur wenn wir ganz sicher waren, nicht gestört zu sein und es dämmerte draußen, konnte es geschehen, dass wir uns Erinnerungen hingaben, gemeinsamen Erinnerungen, die uns beiden alt schienen und über die wir lächelten. Denn wir waren beide groß geworden seither. Es fiel uns ein, dass es eine Zeit gab, wo Maman wünschte, dass ich ein kleines Mädchen wäre und nicht dieser Junge, der ich nun einmal war. Ich hatte das irgendwie erraten, und ich war auf den Gedanken gekommen, manchmal nachmittags an Mamans Türe zu klopfen. Wenn sie dann fragte, wer da wäre, so war ich glücklich, draußen Sophie zu rufen. Und wenn ich dann eintrat, in runden Klammern, in dem kleinen, mädchenhaften Hauskleid, das ich ohnehin trug, mit ganz hinaufgerollten Ärmeln, so war ich einfach Sophie, Mamans kleine Sophie, die sich häuslich beschäftigte und der Maman einen Zopf flechten musste, damit keine Verwechslung stattfinde mit dem bösen Malte, wenn er je wiederkäme. »Ach ja, dieser Malte«, seufzte Maman. Und Sophie wusste eine Menge über die Schlechtigkeit der Jungen im Allgemeinen, als kennte sie einen ganzen Haufen. »Ich möchte wohl wissen, was aus Sophie geworden ist«, sagte Maman dann plötzlich bei solchen Erinnerungen. Darüber konnte nun Malte freilich keine Auskunft geben. Aber wenn Maman vorschlug, dass sie gewiss gestorben sei, dann widersprach er eigensinnig und beschwor sie, dies nicht zu glauben, so wenig sich sonst auch beweisen ließe. Wenn ich das jetzt überdenke, kann ich mich wundern, dass ich aus der Welt dieser Fieber doch immer wieder ganz zurückkam und mich hineinfand in das überaus gemeinsame Leben, wo jeder im Gefühl unterstützt sein wollte, bei Bekanntem zu sein und wo man sich so vorsichtig im Verständlichen vertrug. Da wurde etwas erwartet und es kam oder es kam nicht, ein drittes war ausgeschlossen. Im Grunde war das alles sehr einfach, und wenn man es erst heraus hatte, so machte es sich wie von selbst. Die langen, gleichmäßigen Schulstunden, wenn draußen der Sommer war, die Spaziergänge, von denen man Französisch erzählen musste, die Besuche, für die man hereingerufen wurde und die einen drollig fanden, wenn man gerade traurig war und sich an einem belustigten wie an dem betrübten Gesicht gewisser Vögel, die kein anderes haben, und die Geburtstage natürlich, zu denen man Kinder eingeladen bekam, die man kaum kannte, verlegene Kinder, die einen verlegen machten, oder Dreiste, die einem das Gesicht zerkratzten und zerbrachen, was man gerade bekommen hatte, und die dann plötzlich fortfuhren, wenn alles aus Kästen und Laden herausgerissen war und zu Haufen lag. Wenn man aber allein spielte, wie immer, so konnte es doch geschehen, dass man diese vereinbarte, im Ganzen harmlose Welt unversehens überschritt und unter Verhältnisse geriet, die völlig verschieden waren und gar nicht abzusehen. Neuer Abschnitt. Die Zeit ging unberechenbar schnell und auf einmal war es schon wieder so weit, dass der Prediger Dr. Jespersen geladen werden musste. Das war dann für alle Teile ein mühsames und langwieriges Frühstück. Gesprächsstoff war, wenn man genau sein will, überhaupt keiner da. Es wurden Reste veräußert zu unglaublichen Preisen. Es war eine Liquidation aller Bestände. Dr. Jespersen musste sich bei uns darauf beschränken, eine Art von Privatmann zu sein. Das gerade aber war er nie gewesen. Er war, soweit er denken konnte, im Seelenfach angestellt. Im Manuskript an den Rand geschrieben, was übrigens meinen Vater betraf, so war seine Haltung Gott gegenüber vollkommen korrekt und von tadelloser Höflichkeit. Maman dagegen erschien es fast verletzend, dass jemand zu Gott in einem höflichen Verhältnis stehen konnte. Wäre sie in eine Religion mit deutlichen und ausführlichen Gebräuchen geraten, es wäre eine Seligkeit für sie gewesen, stundenlang zu knien und sich hinzuwerfen und sich recht mit dem großen Kreuz zu gebärden vor der Brust und um die Schultern herum. Sie lehrte mich nicht eigentlich beten, aber es war ihr eine Beruhigung, dass ich gerne kniete und die Hände bald gekrümmt, bald aufrecht faltete, wie es mir gerade ausdrucksvoller schien. Es ist klar, dass ich ganz von vorn anfangen musste, hernach. Und bei diesem Anfang meinte ich manchmal, Maman nötig zu haben, obwohl es ja natürlich richtiger war, ihn allein durchzumachen. Und da war sie ja auch schon lange tot. Es war in dem Jahr nach Mamans Tode, dass ich Abelone zuerst bemerkte. Mamans jüngste Schwester, in runden Klammern gesetzt. Zu fragen,

Mein Gehör gab es weiter und ich sah zugleich, dass der Arzt auf Grund gestoßen war. Aber es dauerte eine Weile, bevor die beiden Eindrücke in mir zusammenkamen. So, dachte ich. Nun ist es also durch. Das Klopfen war, was das Tempo betrifft, beinahe schadenfroh. Ich sah mir den Mann an, ein rasch und sachlich arbeitender Herr, der gleich weiter musste. Es war keine Spur von Genuss oder Genugtuung dabei. Nur an seiner linken Schläfe hatten sich ein paar Haare aufgestellt, aus irgendeinem alten Instinkt. Er zog das Instrument vorsichtig zurück, und es war etwas wie ein Mund da, aus dem zweimal hintereinander Blut austrat, als sagte er etwas Zweisilbiges. Der junge blonde Arzt nahm es schnell mit einer eleganten Bewegung in seine Watte auf. Und nun blieb die Wunde ruhig, wie ein geschlossenes Auge. Nun war der Jägermeister tot, und nicht er allein. Nun war das Herz durchbohrt, unser Herz, das Herz unseres Geschlechts. Das war also das Helmzerbrechen, heute Brigge und nimmermehr. An mein Herz dachte ich nicht, und als es mir später einfiel, wusste ich zum ersten Mal ganz gewiss, dass es hierfür nicht in Betracht kam. Es war ein einzelnes Herz. Es war schon dabei, von Anfang an zu fangen. Ich weiß, dass ich mir einbildete, nicht sofort wieder abreisen zu können. Erst muss alles geordnet sein, wiederholte ich mir. Was geordnet sein wollte, war mir nicht klar. Es war so gut wie nichts zu tun. Ich ging in der Stadt umher und konstatierte, dass sie sich verändert hatte. Es gab da gewisse Eckfenster oder Torbogen oder Laternen, die viel von einem wussten und damit drohten. Ich sah ihnen ins Gesicht und ließ sie fühlen, dass ich im Hotel Phoenix wohnte und jeden Augenblick wieder reisen konnte. Aber mein Gewissen war nicht ruhig dabei. Der Verdacht stieg in mir auf, dass noch keiner dieser Einflüsse und Zusammenhänge wirklich bewältigt worden war. Man hatte sie eines Tages heimlich verlassen, unfertig wie sie waren. Auch die Kindheit würde also gewissermaßen noch zu leisten sein, wenn man sie nicht für immer verloren geben wollte. Und während ich begriff, wie ich sie verlor, empfand ich zugleich, dass ich nie etwas anderes haben würde, mich darauf zu berufen. Seitdem habe ich viel über die Todesfurcht nachgedacht, nicht ohne gewisse eigene Erfahrungen dabei zu berücksichtigen. Ich glaube, ich kann wohl sagen, ich habe sie gefühlt. Sie überfiel mich in der vollen Stadt, mitten unter den Leuten, oft ganz ohne Grund. Oft allerdings häuften sich die Ursachen, wenn zum Beispiel jemand auf einer Bank verging und alle standen herum und sahen ihm zu und er war schon über das Fürchten hinaus, dann hatte ich seine Furcht. Oder in Neapel damals. Da saß diese junge Person mir gegenüber in der elektrischen Bahn und starb. Erst sah es wie eine Ohnmacht aus, wir fuhren sogar noch eine Weile. Aber dann war kein Zweifel, dass wir stehen bleiben mussten. Und hinter uns standen die Wagen und stauten sich, als ginge es in dieser Richtung nie mehr weiter. Das blasse, dicke Mädchen hätte so, angelehnt an ihre Nachbarin, ruhig sterben können. Aber ihre Mutter gab das nicht zu. Sie bereitete ihr alle möglichen Schwierigkeiten. Sie brachte ihre Kleider in Unordnung und goss ihr etwas in den Mund, der nichts mehr behielt. Sie verrieb auf ihrer Stirn eine Flüssigkeit, die jemand gebracht hatte, und wenn die Augen dann ein wenig verrollten, so begann sie an ihr zu rütteln, damit der Blick wieder nach vorne käme. Sie schrie in diese Augen hinein, die nicht hörten. Sie zerrte und zog das Ganze wie eine Puppe hin und her, und schließlich holte sie aus und schlug mit aller Kraft in das dicke Gesicht, damit es nicht stürbe. Aber ich fürchtete mich auch schon früher. Zum Beispiel, als mein Hund starb. Er war sehr krank. Da plötzlich bellte er auf, ruckweise und kurz, wie er zu tun pflegte, wenn ein Fremder ins Zimmer trat. Ein solches Bellen war für diesen Fall zwischen uns gleichsam verabredet worden, und ich sah unwillkürlich nach der Tür. Aber es war schon in ihm. Beunruhigt suchte ich seinen Blick, und auch er suchte den meinen. Aber nicht um Abschied zu nehmen. Er sah mich hart und befremdet an. Er warf mir vor, dass ich es hereingelassen hatte. Er war überzeugt, ich hätte es hindern können. Nun zeigte es sich, dass er mich immer überschätzt hatte. Und es war keine Zeit mehr, ihn aufzuklären. Neuer Abschnitt. Ich begreife übrigens jetzt gut, dass man ganz innen in der Brieftasche die Beschreibung einer Sterbestunde bei sich trägt durch alle die Jahre. Kann man sich zum Beispiel nicht jemanden vorstellen, der sich abschreibt, wie Felix Avert gestorben ist? Es war im Hospital. Er starb auf eine sanfte und gelassene Weise, und die Nonne meinte vielleicht, dass er damit schon weiter sei, als er in Wirklichkeit war. Sie rief ganz laut irgendeine Weisung hinaus, wo das und das zu finden wäre. Es war eine ziemlich ungebildete Nonne. Sie hatte das Wort Korridor, das im Augenblick nicht zu vermeiden war, nie geschrieben gesehen. So konnte es geschehen, dass sie Korridor sagte, in der Meinung, es hieße so. Da schob Avert das Sterben hinaus. Es schien ihm nötig, dieses erst aufzuklären. Er wurde ganz klar und setzte ihr auseinander, dass es Korridor hieße. Dann starb er. Er war ein Dichter und hasste das Ungefähre. Oder vielleicht war es ihm nur, um die Wahrheit zu tun. Oder es störte ihn, als letzten Eindruck mitzunehmen, dass die Welt so nachlässig weiterginge. Es gibt ein Wesen, das vollkommen unschädlich ist, wenn es dir in die Augen kommt. Du merkst es kaum und hast es gleich wieder vergessen. Sobald es dir aber unsichtbar auf irgendeine Weise ins Gehör gerät, so entwickelt es sich dort. Es kriecht gleichsam aus. Und man hat Fälle gesehen, wo es bis ins Gehirn vordrang und in diesem Organ verheerend gedieh. Ähnlich dem Pneumokokken des Hundes, die durch die Nase eindringen. Dieses Wesen ist der Nachbar. Ich könnte einfach die Geschichte meiner Nachbarn schreiben. Das wäre ein Lebenswerk. Ich habe Nachbarn gehabt, die gerade hassten, und Nachbarn, die in eine heftige Liebe verwickelt waren. Oder ich erlebte es, dass bei ihnen eines in das andere umsprang, mitten in der Nacht. Und dann war natürlich an Schlafen nicht zu denken. Meine beiden Petersburger Nachbarn zum Beispiel gaben nicht viel auf Schlaf. Der eine stand und spielte die Geige, von dem anderen zur Rechten weiß ich allerdings, dass er lag. Er stand zu meiner Zeit überhaupt nicht mehr auf. Er hatte sogar die Augen geschlossen, aber man konnte nicht sagen, dass er schlief. Nikolai Kusmitsch lag und sagte lange Gedichte her, Gedichte von Puschkin und Nekrassow, in dem Tonfall, in dem Kinder Gedichte hersagen, wenn man es von ihnen verlangt. Wenn man so ein Gedicht langsam hersagte, dann war gewissermaßen etwas Stabiles da, worauf man sehen konnte. Innerlich, versteht sich. Es sei zu meiner Ehre gesagt, dass ich viel geschrieben habe in diesen Tagen. Ich habe krampfhaft geschrieben. Allerdings, wenn ich ausgegangen war, so dachte ich nicht gerne an das Nachhausekommen. Ich machte sogar kleine Umwege und verlor auf diese Art eine halbe Stunde, während welcher ich hätte schreiben können. Ich gebe zu, dass dies eine Schwäche war. War ich aber einmal in meinem Zimmer, so hatte ich mir nichts vorzuwerfen. Ich schrieb, ich hatte mein Leben, und das daneben an war ein ganz anderes Leben, mit dem ich nichts teilte.

Mein Gott, was hast du schlecht gelesen, Malte? Ich las nur, damit du mich unterbrichst, gestand ich und wurde heiß und blätterte zurück nach dem Titel des Buches. Nun wusste ich erst, was es war. Warum denn nicht die Antworten? Fragte ich neugierig. Gib her. Gib her, sagte sie plötzlich wie im Zorn und nahm mir das Buch aus der Hand und schlug es richtig dort auf, wo sie es wollte. Und dann las sie einen von Bettinens Briefen. Die junge Bettina von Arnim und Goethe. Neuer Abschnitt. Ich habe niemals gewagt, von ihm eine Zeitung zu kaufen. Ich bin nicht sicher, dass er wirklich immer einige Nummern bei sich hat, wenn er sich außen am Luxemburggarten langsam hin und zurück schiebt, den ganzen Abend lang. Er kehrt dem Gitter den Rücken und seine Hand streift den Steinrand, auf dem die Stäbe aufstehen. Ich schäme mich aufzuschreiben, dass ich oft in seiner Nähe den Schritt der anderen annahm, als wüsste ich nicht um ihn. Dann hörte ich es in ihm La Presse sagen und gleich darauf noch einmal und ein drittes Mal in raschen Zwischenräumen. Und die Leute neben mir sahen sich um und suchten die Stimme. Nur ich tat eiliger als alle, als wäre mir nichts aufgefallen, als wäre ich innen überaus beschäftigt. Und ich war es, in der Tat. Ich war beschäftigt, ihn mir vorzustellen. Ich unternahm die Arbeit, ihn einzubilden, und der Schweiß trat mir aus vor Anstrengung, denn ich musste ihn machen, wie man einen Toten macht, für den keine Beweise mehr da sind, keine Bestandteile, der ganz und gar innen zu leisten ist. Ich weiß jetzt, dass es mir ein wenig half, an die vielen abgenommenen Christusse aus steifigem Elfenbein zu denken, die bei allen Althändlern herumliegen. Der Gedanke an irgendeine Pietà trat vor und ab. Dies alles wahrscheinlich nur, um eine gewisse Neigung hervorzurufen, in der sein langes Gesicht sich hielt und den trostlosen Bartnachwuchs im Wangenschatten und die endgültig schmerzvolle Blindheit seines verschlossenen Ausdrucks, der schräg aufwärts gehalten war. Aber es war außerdem so vieles, was zu ihm gehörte. Denn dies begriff ich schon damals, dass nichts an ihm nebensächlich sei. Nicht die Art, wie der Rock oder der Mantel hinten abstehend überall den Kragen sehen ließ, diesen niedrigen Kragen, der in einem großen Bogen um den gestreckten, nischigen Hals stand, ohne ihn zu berühren. Nicht die grünlich-schwarze Krawatte, die weit um das Ganze herumgeschnallt war. Und ganz besonders nicht der Hut, ein alter, hochgewölbter, steifer Filzhut, den er trug, wie alle Blinden ihre Hüte tragen. Ohne Bezug zu den Zeilen des Gesichts, ohne die Möglichkeit, aus diesem Hinzukommenden und sich selbst eine neue äußere Einheit zu bilden. Nicht anders als irgendeinen verabredeten fremden Gegenstand. Es ist nicht, dass ich mich von ihnen unterscheiden will, wenn ich in besseren, von Anfang an meinigen Kleidern herumgehe und darauf halte, irgendwo zu wohnen. Ich bin nicht so weit. Ich habe nicht das Herz zu ihrem Leben. Wenn mir der Arm einginge, ich glaube, ich versteckte ihn. Sie aber... Ich weiß nicht, wer sie sonst war, in runde Klammern gesetzt. Sie erschien jeden Tag vor den Terrassen der Kaffeehäuser. Und obwohl es sehr schwer war für sie, den Mantel abzutun und sich aus dem unklaren Zeug und Unterzeug herauszuziehen, sie scheute der Mühe nicht und tat ab und zog aus, so lange, dass man's kaum mehr erwarten konnte. Und dann stand sie vor uns, bescheiden, mit ihrem dürren, verkümmerten Stück, und man sah, dass es rar war. Nein, es ist nicht, dass ich mich von ihnen unterscheiden will.